Zur Beileidsbekundung schickte Marschall Kim Jong-un am 2. April an den Katafalk des verstorbenen Professor Dr. So Jae-yong, Träger des Kim Il-sung-Preises, Kandidat der Akademie und Forscher an der Hochschule für Volkswirtschaft, einen Kranz.